Erster, ich hoffe, ihr könnt mich ein bisschen ertragen, auch wenn ich komisch bin. Bitte, ertragt mich. Zweiter, ich bin sehr eifersüchtig für euch, so wie Gott eifersüchtig ist. Ich habe euch versprochen, dass ihr zu Christus gehört, wie eine reine Frau zu ihrem Mann gehört. Dritter, ich habe Angst, dass eure Gedanken schlecht werden. So wie die Schlange Eva betrogen hat, so könnte es auch euch passieren. Ihr sollt Christus treu bleiben. Vierter, wenn jemand kommt und einen anderen Jesus erzählt, als wir es getan haben, dann nehmt ihr das an. Oder wenn ihr einen anderen Geist bekommt oder eine andere gute Nachricht, dann nehmt ihr das auch an. Das ist komisch. Fünfter, ich denke, ich bin genauso gut wie die wichtigsten Apostel. Sechster, ich bin vielleicht nicht gut im Reden, aber ich weiß viel. Ich habe euch immer gezeigt, was ich weiß. Siebter, habe ich etwas falsch gemacht? Ich habe mich klein gemacht, damit ihr groß werden könnt. Ich habe euch die gute Nachricht von Gott ohne Geld erzählt. Achter, ich habe andere Gemeinden um Hilfe gebeten, damit ich euch dienen kann. Ich habe Geld von ihnen genommen, um euch zu helfen. Neunter, als ich bei euch war und etwas brauchte, habe ich niemanden belästigt. Die Freunde aus Mazedonien haben mir geholfen. Ich wollte euch nicht zur Last fallen. Zehnter, so wahr Christus in mir ist, ich werde mich dafür immer loben, überall in Achaia. Elfter, warum mache ich das? Liebe ich euch nicht? Gott weiß, dass ich euch liebe. Zwölfter, ich mache das, damit die Leute, die sich rühmen wollen, keine Chance dazu haben. Sie sollen nicht sagen können, dass sie so sind wie wir. Dreizehnter, diese Leute sind falsche Apostel. Sie sind Betrüger und tun so, als wären sie Apostel von Christus. Vierzehnter, das ist nicht komisch. Sogar der Teufel tut so, als wäre er ein Engel des Lichts. Fünfzehnter, es ist also normal, dass seine Helfer so tun, als würden sie Gutes tun. Aber am Ende werden sie für ihre Taten bestraft. Sechzehnter, ich sage noch einmal, denkt nicht, dass ich dumm bin. Aber wenn ihr das denkt, dann nehmt mich als Narren an. Dann kann ich mich auch ein bisschen rühmen. Siebzehnter, was ich sage, kommt nicht vom Herrn. Ich rede wie ein Narr, weil ich mich rühmen will. Achtzehnter, viele Leute rühmen sich mit Dingen, die sie haben. Deshalb will ich mich auch rühmen. Neunzehnter, ihr seid so klug und ertragt Narren gerne. Zwanzigster, ihr lasst euch von anderen schlecht behandeln. Ihr lasst euch ausnutzen, schlagen und beleidigen. 21. Ich schäme mich, das zu sagen, wir waren zu schwach dafür. Aber wenn sich jemand rühmt, dann kann ich das auch. 22. Sind Sie Hebräer? Ich auch. Sind Sie Israeliten? Ich auch. Sind Sie von Abraham? Ich auch. 23. Sind Sie Diener von Christus? Ich bin noch mehr. Ich sage das wie ein Verrückter. Ich habe mehr Probleme gehabt, war öfter im Gefängnis, wurde mehr geschlagen und war oft in Gefahr zu sterben. 24. Ich wurde von den Juden 5-mal geschlagen. Jedes Mal waren es 39 Schläge. 25. Ich wurde 3-mal mit Stöcken geschlagen. 1-mal wurde ich mit Steinen beworfen. 3-mal hatte ich Schiffbruch. 1-mal war ich 24 Stunden im Wasser. 26. Ich war oft unterwegs und hatte viele Gefahren, Gefahren durch Flüsse, Räuber, mein eigenes Volk und andere Leute. Gefahren in der Stadt, in der Wüste und auf dem Meer. Gefahren durch falsche Freunde. 27. Ich habe hart gearbeitet und viel gelitten. Ich habe oft nicht geschlafen, hatte Hunger und Durst. Ich habe oft gefastet und gefroren, weil ich keine Kleidung hatte. 28. Ich habe auch jeden Tag die Sorge für alle Gemeinden. 29. Wenn jemand schwach ist, fühle ich mich auch schwach. Wenn jemand etwas Schlimmes tut, bin ich traurig. 30. Wenn ich mich rühmen muss, dann will ich mich mit meinen Schwächen rühmen. 31. Gott, der Vater von Jesus, weiß, dass ich nicht lüge. Er soll für immer gelobt werden. 32. In Damaskus hat der Chef von König Aretas die Stadt bewachen lassen, um mich zu fangen. 33. Aber meine Freunde haben mich in einem Korb durch ein Loch in der Mauer abgeseilt. So bin ich entkommen.